heute wieder mit dem Hörspiel des Monats. Die begehrte Auszeichnung der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ging an eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks. Wir zitieren aus der Begründung der Jury: Disromanz ist ein großes Plädoyer für die Liebe und für die Jugend. Die Geschichte des Jungen von Eltern der 68er-Generation und der Tochter aus gutem Haus, die gemeinsam und verantwortungsvoll sich und dem Partner gegenüber erste ernsthafte Erfahrungen mit der Liebe machen, verweist aufgrund dieser Konstellation über Plenzdorfs Neuen Leiden des jungen Werther bis hin zu Goethes Sturm und Drang. Ist also bestens in der großen deutschen Dichtertradition eingebettet. Mit gekonnt eingesetzten Perspektivwechseln und einem virtuos als klangliche Folie gereihten Querschnitt durch die Popmusik entsteht auf diese Weise ein packendes, niemals langweiliges Panorama jugendlicher Befindlichkeit und auch Lebenswelt, ohne sich im rein Jugendlichen zu erschöpfen. Mit Disromanz können neue, junge Hörerschichten für das Hörspiel begeistert und an das Medium Radio gebunden werden. Das ist eine große Chance. Das preisgekrönte Stück ist auf zwei Teile konzipiert. Wir senden beide hintereinander. Ich bin's, Mira, die, die alle Fisch nannten. Mira, die Kalte, die Gefühllose, die Unnahbare. Heute ist Spätsommer. Ich bin unglücklich und habe vergessen, wie man wieder zum Fisch wird. Es ist der Tag X nach Theo. Absolut. Definitiv. Endgültig. Ich bin erst 17 und schon gebrochen. Ich werde mich nie mehr davon erholen. Hier ist Theo und ich erzähle meine Geschichte. Die volle, komplette, wirklich wahre Geschichte von Theo und Mira. Und wie es nicht funktioniert Sie hat. Sie sagen, durch Liebe und den anderen wird man ein ganzer Mensch. Falsch. Absolut falsch. Wir sind ganz, solange wir noch nicht geliebt haben. Liebe zerbricht dich. Was macht man, wenn man plötzlich den Rest seines Lebens verliert? Sich ausknipsen, oder? Aber das machen nur Loser. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Niemals. Und trotzdem. Es wäre geil, jetzt einfach so in Standby-Modus zu gehen. So blink, blink, blink. Disromanz. Hörspiel von Michael Engler. Erster Teil. Party. Romantiker würden sich jetzt das Leben nehmen, oder? Aber das macht man nur, wenn die Angst vor dem Leben die Sehnsucht danach übersteigt. Meine Sehnsucht ist einfach noch zu groß. Papst sagt immer, nutze jede Niederlage als Chance. Also, Schaumbad. Schaumbad hilft gegen alles. Schaumbad, eine Kerze und heulen, bis die Wanne überläuft. Den Hass und die Wut herausheulen. Und dann Neustart. Nie mehr daran denken. Sind Sie sicher, dass Sie Ihr Hirn neu formatieren möchten? Abbrechen. Okay. Okay. Okay. Okay. Bloß ich bezweifle, dass mir das gelingt. Nirvana Unplugged. Das ist jetzt die richtige Hintergrundmucke. Eine CD, die hat mich fast immer umgebracht. Das ist so ein Ding, da könnte ich vor Bewunderung auf die Knie sinken. Sowas gibt's. Die letzte. Komische Vorstellung, dass einer My Girl, Where Did You Sleep Last Night singt. Also wirklich als allerletztes. Und sich dann eine Ladung Schrot in den Kopf hämmert. Er hatte einfach das Pech, an die falsche Frau zu geraten. Courtney Schlampe. Kann passieren, dass man an die falsche Frau gerät. Kann jedem passieren. Zum Fisch wurde ich, als ich noch klein war. Damals wollte Deborah nicht mehr meine Freundin sein. Ich heulte tagelang. Bis Paps mir eines Abends erklärte, was Gefühle sind. Weißt du, Mira, das, was du jetzt empfindest, das ist Eifersucht. Und Eifersucht ist ein Gefühl. Gefühle sind kleine, gemeine Krabbeltiere, die in dir schlafen und darauf warten, geweckt zu werden. Wenn du zulässt, dass sie aufwachen, tun sie dir weh. Also, sei wachsam. Eigentlich kann ich gleich mit dem Tag in der Eisdiele anfangen. Ein Zufall. Ich wollte nämlich gar nicht in die Eisdiele. Also, es ist wieder dieser unglaublich heiße Tag im Mai. Ich war total durchgeschwitzt. Ich kam bei Palatini vorbei und wollte mir ein Eis holen. Ich war allein. Er saß mit seinen Freunden ganz hinten in der Eisdiele. Alle drei mit offenem Mund, als ob sie damit intelligenter aussähen. Die beiden anderen fingen an zu tuscheln, stießen sich an, redeten auf ihn ein. Typisch Jungs. Die sind nur mutig, wenn andere dabei sind. Ihr Testosteron funktioniert ausschließlich im Rudel. Doch er sah nur mich, starrte, als ob er eine Statue wäre oder auf Droge. Sie ist so ein Mädchen, nach dem sich alle umdrehen. Dem alle hinterherkriechen. Also nicht die Sorte, bei der ich irgendeine Chance hätte. Dass sie was Besonderes war, das sah ich sofort. Schon wie sie in die Eisdiele kam, das war große Kunst. Verdammt, sie setzte einen Fuß vor den anderen. Davor, okay? Nur damit es auch der Letzte kapiert. Davor. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Davor. Davor. Davor. Das machen Frauen nicht mehr, seitdem es Farbfilme gibt. Total nicht mein Typ. Bis er vor mir stand. Alles begann in diesem Moment, als unsere Blicke sich trafen. Willst du ein Eis? Willst du ein Eis? Hat er mich gefragt. Meine Reaktion kam wie immer Sekunden zu spät. Klar möchte ich ein Eis. Weshalb geht man denn sonst in eine Eisdiele? Aber diese wenigen Sekunden nutzte er schamlos aus. Er durchschaute mich und entdeckte dabei meine Seele. Diese verlorene Seele, von der ich glaubte, sie gar nicht zu besitzen. Er nahm einen 10-Euro-Schein, legte ihn auf den Tresen, fast beiläufig, wie Erwachsene es manchmal tun, und sagte, geht auf mich. Ich stand also auf, ganz Bruce Willis. Unsere Augen immer noch fest verankert. Ich ging zu ihr und sagte etwas Intelligentes. Irgendwas wirklich Cleveres. Weil ich sie wiedersehen wollte. Weil ich nicht wollte, dass sie wieder aus meinem Leben verschwindet. Als er mich fragte, ob ich mitkäme zum Rhein, nickte ich stumm wie ein kleines Schulmädchen. Mira Simon, wo war dein Selbstbewusstsein? Auf dem Weg dahin war er noch der große Macker. Ultra cool. Hände in den Taschen und Belangloses auf den Lippen. Was machst du denn so? Welche Schule? Absolut blöd. Aber er hatte mich verhext. Mit seinen Samtkissenaugen und seiner Marzipanstimme. Ich will, dass du weißt, dass ich mich halt über Kopf in dich verliebe. Mädchen springen auf drei Dinge. Dreier-BMWs, große Schwengel, Intelligenz. Okay, das ist nicht von mir, dazu habe ich zu wenig Erfahrung mit Mädchen. Aber Karim sagt das immer. Und Karim kennt sich aus. Ich hatte keinen Dreier-BMW. Also blieb mir nur meine Intelligenz. Ich wollte sie mit Worten beeindrucken. Bei mir ist es der Geruch. Das wusste ich allerdings auch nicht, bevor ich Theo roch. Theo. Ein Hauch von Zeder und Johannisbeere. Und es war kein Parfüm. Er roch nur ganz leicht. War doch überhaupt schon mal was. Ein Junge, der nicht nach Schweiß stank. Oder nach dieser absolut peinlichen Mischung von Gel, Calvin, Tommy, Hugo plus Axe. Echt, bei den meisten Jungs könnte man sich übergeben. Spätestens, wenn sie ihre Turnschuhe ausziehen. Wenn dieser scharfe, beißende Geruch von Füßen aufsteigt, die schon schrumpelig sind, weil sie so lange im Schweiß standen. Ich kam erst wieder zu mir, als wir am Rhein saßen und ich redete. Und redete und redete. Ja, ich hoffte, dass sie nicht gehen würde, solange ich redete. Also so wie Scheherazade in diesem 1001-Nacht-Buch quatschte ich um mein Leben. Ich weiß nicht mehr, worüber ich sprach. Wie er sprach, das war schön. Ruhig und einfach. Und seine Sätze hatten Rhythmus. Sie flossen, stiegen an, verebbten, waren wunderschöne kleine Melodien. Vor langer Zeit konnte ich ihm stundenlang zuhören, auch wenn er hauptsächlich Blech redete. Ich hoffte, sie würde auch mal was sagen. Tat sie nicht. Sah mich nur an und lächelte. Ich spürte, dass dies magische Momente waren. Ich saugte mich mit meinen Augen an ihren Lippen fest und versuchte, unter ihren Rock zu sehen, weil ich wissen wollte, ob sie einen Slip oder einen Tanga trägt. Ich tippte auf Tanga, so hellgelb, wie bei der einen Blonden, die nach Mitternacht auf DSF rumstakelt. Was machst du denn später mal? Peinlich. Er druckste herum, murmelte was von künstlerisch. Wow. Musik? Fragte ich. Nee, macht mein Alter schon, sagte er. Und dann fragte sie mich doch tatsächlich, ob mein Alter in Hotelhallen rumklimpert. Ja, natürlich sagte ich nein. Der ist Künstler, sagte ich. War gelogen. Und verdammt, sie sah mich an, lächelte und fragte, echt? Naja, da hätte ich sagen können, nee, war geschwindelt. Und wenn ich dazu gelacht hätte, dann wäre die ganze Geschichte vergessen gewesen. Aber ich sagte es nicht. Ich hatte das Label an ihrem Top gesehen. Ich ahnte, was ihr Rock kostete. Und ich wusste verdammt genau, wie teuer ihre Nikes waren. Deshalb log ich. Ich spürte, dass mein Leben einfach nichts für sie war. Also, was willst du machen? Also, was willst du machen? Ihre Frage wurde drängender. Ich druckste herum. Schriftsteller, sagte ich endlich. Damals habe ich das zum ersten Mal ausgesprochen. Schriftsteller. Ein viel zu großes Wort. Mal ehrlich. Bis dahin hatte ich null Gedanken darauf verschwendet, was ich später wirklich machen wollte. Er sagte Schriftsteller. Und das haute mich wirklich um. Es passte irgendwie zu ihm. Das erklärte das Flackern, das Ungestüme in seinen Augen. Ich musste an diese wilden Franzosen denken. Rimbaud und wie hieß der andere? Egal. Ah, Baudelaire. Sie polterte mit Namen los, die ich noch nie gehört hatte. Schwer französisch. Aber der Schriftsteller schien sie zu beeindrucken. Deshalb nickte ich ständig oder murmelte sowas wie, klar, das passt immer. Auf jeden Fall nahm ich mir vor, das zu checken. Den Namen, den konnte ich mir leicht merken. Stallone in seinem schlechtesten Film. Nur etwas anders ausgesprochen. Rimbaud. Schaumbart. Es reicht. Genug über ihn geredet. Schaumbad und ein Glas Prosecco. Nach dem Schaumbad werde ich Pläne machen. Richtige, große Pläne. Einen Lebensentwurf, der mir nicht wieder durch Gefühle zerschossen wird. Wirkliche Planung muss kalt sein. Wie die Strategien meines Vaters. Er sagt, dass ihn Schuld oder Unschuld seiner Mandanten nicht interessieren. Ihn interessiert nur die bestmögliche Position. Und genau so werde ich das auch machen, nach dem Bad. Vielleicht habe ich unsere Liebe fallen lassen, lange bevor wir das Wort überhaupt ausgesprochen hatten. Mit einer Lüge. Ich habe meinen Alten verleugnet und damit mich selbst. Und das Lügen ging weiter. Sie fragte, hast du schon was geschrieben? Klar. Im Moment arbeite ich an einer kleinen Erzählung. Sowas kann man schnell zusammenschrubben, dachte ich. Und wovon handelt die? Und wovon handelt die? Von dunklen Tuareg, die mit blank gezogenen Schwertern auf schwarz glänzenden Hengsten über die endlosen Sandhügel der Sahara reiten. Aus den Samtmäulern der Pferde fliegt blitzender Speichel, stürzt Beine entlang, die sich kraftvoll und präzise in den Sand bohren, ihn aufwirbeln, explodieren lassen. Ein wilder, stampfender Tanz, pulsierendes Leben. Doch der Tod lauert bereits in den kunstvollen Turbanen der Männer, in den nachtblauen Umhängen, die hinter ihnen den heißen Wind durchschneiden. Krass, oder? Ja. Ist mir tatsächlich so eingefallen. Sagte sie, was hat das alles mit dir zu tun? Die Wörter. Es sind schöne Wörter. Das war anscheinend noch nicht genug. Also fügte ich sehr geheimnisvoll hinzu, vielleicht reiten sie ja ihrem letzten großen Gegner entgegen, dem Tod, und werfen sich voller Verachtung in seine Arme. Bingo. Sie hatte einen Glanz in den Augen wie 3 Monate Heuschnupfen. Vielleicht schreibe ich aber auch eine Geschichte über die Unmöglichkeit der Liebe. Volltreffer. Sie war begeistert. Ach, was begeistert, die war weg, voll weg. Ihre Augen rollten in kleinen Seen und ihre Lunge schaltete auf Schnappatmung um. Und sie sah mich an, als hätte ich die 1-Million-Euro-Frage bei Günther Jauch gelöst. Ich musste an ihn denken. Er hatte meinen Bauch erobert, mein Herz, meinen Kopf, meinen Verstand. In der Reihenfolge. Letting the telephone ring. Ich lag auf meinem Bett und starrte auf seine Telefonnummer. Ich tippte die ersten Ziffern und dann drückte ich auf das rote Symbol. Tut. Echt, ich wusste nicht, ob ich das wollte. Was, wenn es nachher wehtun würde? Mira, der Fisch, stritt mit Mira kopflos. Fisch? Also, du nimmst die Nummer und schmeißt sie einfach weg. Vergiss ihn. Kopflos? Aber ich möchte ihn wiedersehen. Klar, damit er seinen Spaß hat und dich dann abserviert, nicht wahr? Theo ist anders. Anders? Dass ich nicht lache, die sind alle gleich. Hör dir doch die Geschichten deiner Freundinnen an. Die sind ja auch mit Idioten zusammen. Wir beide sind 17 Jahre ganz gut ohne ihn ausgekommen. Es gibt keinen Grund, das zu ändern. Jungs sind ungefähr so nötig wie ein Hautexzem. Und im nächsten Augenblick träumte ich davon, wie es wäre, ihn zu küssen. Ich stellte mir diesen ganzen absurden Kitsch vor. Sonnenuntergänge am Meer, mit Kerzenlicht durchflutete Zimmer, in denen er mir seine Gedichte vorlese, meine Hand hielte, mich küsste. Er würde mich führen und ich folgte ihm, ohne zu denken. Was jetzt neu war, was mich so sehr durcheinander brachte, das waren diese komischen Gefühle. Ich wollte sie anpacken und dachte berühren. Ich wollte sie poppen und dachte Zärtlichkeit. Ungelogen. Wenn ich an sie dachte, wurden meine Augen feucht. War das Liebe? Abgefahren. Das Prinzip war klar. Meine Gefühle verweigerten den Befehl. Als Karim uns am nächsten Tag mit seiner Karre von der Schule abholte, sagte Basti zu ihm, Theo hat sich voll verknallt. Karim sah mich an und meinte, ey, Vorsicht, Alter, wenn die Schnecken dich erstmal an den Eiern haben mit Liebe und so, ey, da kommst du nicht mehr raus. Also, lass es bleiben, leg sie flach und das war's. Mach ich auch so. Kannst du ja nicht alle heiraten, oder? Aber haben kannst du alle. Ich bin dann zu Fuß nach Hause gegangen. Wie ein Spasti drehte ich in den nächsten Tagen Runden ums Telefon. Ich hörte nicht mal mehr Musik, aus Angst, das Klingeln zu verpassen. Ich war immer zu Hause. Mann, dieser Rambo, der brachte mich echt um. Ja, das war das Beste, was ich je gelesen hatte. Neben Kujo. Ich las Eine Zeit in der Hölle und wünschte mir zum ersten Mal in meinem Leben alt zu werden. Nur wer echt alt ist und viel erlebt hat, kann so schreiben, dachte ich. Und dann sah ich auf dem Umschlag, dass Rambo mit 19 aufgehört hatte zu schreiben. 19? Ja, mir blieben noch 2 Jahre. Und dann klingelte das Telefon. Theo Brauner? Theo? Ich bin's, Mira. Wer? Mira. Du kennst mich doch noch, oder? Ja, ich glaub schon. Du hast dir echt viel Zeit gelassen, was? Zu viel Zeit, Kleines. Jetzt ist es zu spät. Theo. Du, ich habe ein paar echt wichtige Dinge mit dem Universum zu regeln, okay? Die brauchen mich jetzt. Nett, dass du angerufen hast. Man sieht sich. Cool, oder? Aber so lief es nicht. Als sie anrief, da brabbelte ich nur hirnlosen Silbenbrei, so voll Teletubby. Hallo! Trotzdem sprang ein Date heraus. Das Kino, von dem Theo erzählte, das kannte ich nicht. Und in eine Nachmittagsvorstellung zu gehen, war eigentlich Kinderkram. Aber gut, letztlich war es doch egal, wo wir uns trafen. Wichtig war nur, dass wir es taten. Was, wenn Mira auf Filme mit Reese Witherspoon stehen würde? Oder noch schlimmer, Meg Ryan? Was, wenn sie E-Müll für dich für groß hielt oder Filme mit Pferden? Vielleicht war 8 Mile ja doch keine so gute Idee. Wir saßen in der letzten Reihe, allein im Kino. War ja auch kein Wunder bei dem Film. Lauter hässliche Menschen mit unreiner Haut, die ständig unverständliches Zeug rappten, in einer deprimierenden Stadt lebten und vollkommen fertig waren. Ich sehnte mir gerade Johnny Depp auf die Leinwand. Da berührte Theo mich. Es waren nur seine Fingerspitzen auf meinem nackten Arm. Die Härchen auf meinem Arm standen aufrecht wie Schilf. Mein Herzschlag setzte aus. Ich wollte, dass es ewig dauerte. Als Eminem mit Brittany in der Fabrikhalle war, also die Stelle, wo sie gleich poppen würden, also genau in diesem Moment, da schob sie ihren Arm unter meine Hand. Plötzlich lag er unter meinen Fingerspitzen. Einfach so. Ich noch voll am Überlegen, was ich anstellen kann, muss, soll, darf. Da legte sie einfach los. Ein Kribbeln jagte durch meine Finger. Schoss durch meinen Arm. Breitete sich über die Haut aus, explodierte unter meinen Haaren. Könnte ich ein einziges Gefühl aus meinem Leben in einer Kiste aufbewahren, um es immer wieder zu empfinden. Es wäre dieses Gefühl. Später standen wir draußen rum. Was sollte ich machen? Sie küssen? Mann, für einen Kuss, da wäre ich echt gestorben. Aber das konnte ich nicht bringen. Mir war einfach danach. Also machte ich es. Ich küsste ihn. Ich hatte ein Begehren. Ich. Ich drehte mich vor der Eingangstür zu ihm und küsste ihn. Einfach so. Es war einmalig. Mir war alles egal. Dass die Menschen um uns herum gehen mussten, dass wir uns kaum kannten, dass ich mich wahrscheinlich aufführte wie eine rollige Katze. Ich drängte mich dichter und dichter an ihn. Love me while you watch the time. Wollte am liebsten unter sein T-Shirt kriechen. Mir stieg der Geruch von seinem Hals in die Nase und machte mich noch verrückter. Ich schob meine Zunge tiefer in seinen Mund und verdammt, er konnte küssen. Nicht schwabbelig und nass oder hart und schnell. Er sabberte nicht, schnaufte nicht, biss nicht. Nein, er hat es raus, führte, ließ sich führen. Er antwortete mit seiner Zunge auf meine. Das ist wahr. Wir redeten mit unseren Zungen. Dann der Moment, der an Peinlichkeit nicht zu überbieten ist. Das Schweigen nach dem ersten Kuss. Wer sagt jetzt was? Theo sah mich an, versank in meinen Augen und redete erstmal gar nicht mehr. Er strubbelte seine Finger durchs Haar wie ein kleiner Junge, lächelte und ich wusste, er ist's. Ich werde niemals wieder lieben. Ich habe mein ganzes Leben vor mir. Aber die Berührung seiner Finger und die Küsse werde ich niemals vergessen. Er war meine einzige Liebe, das weiß ich. Und ich weiß, dass dies mein letzter, erster Kuss war. Ihn bewahre ich mir auf. Ewig. Ich werde Nonne. Ich sah in ihre Augen. Nach diesem göttlichen Kuss. Ja, göttlich. Der war nicht zu überbieten. Man merkt es am Kuss, ob man zusammenpasst oder nicht. Ich merkte es sofort. So hatte ich noch nie geküsst. So war ich noch nie geküsst worden. Das war einfach perfekt. Um diesen perfekten Moment nicht zu zerstören, schwieg ich. Und küsste sie zurück. Das Blau in ihren Augen schmolz. Sie wurden warm und weich und schauten verloren. So als habe Mira sich eben in der Zeit verloren. Ich schwieg. Sie schwieg. Und wir knallten durch Raum und Zeit weit in die Unendlichkeit. Und dann, nach dem zweiten Kuss, fing er an zu reden. Wie ein Wasserfall. Süß, wie nervös er war. Total durch den Wind. Ich schmiegte mich an ihn, umarmte seinen Arm, legte meinen Kopf auf seine Schulter und folgte ihm. Was für ein Gefühl. Das schönste Mädchen der Welt an meiner Seite. Womit hatte ich dieses Glück verdient? Sie war so eng an mir, dass ich ihre Haut durch unsere T-Shirts spürte. Ständig sah ich hinab auf die grauen Betonsteine, über denen ihre Füße schwebten. Eingerahmt in Riemchensandalen, einer vor den anderen. Wie grob dagegen mein Gang war. Wir waren King Kong und die weiße Frau. Zwischendurch hielten wir immer wieder an und küssten uns. Wir fanden überall einen Grund, uns zu küssen. And so the feeling grows. I don't know. Feels strange. Hallucination. Dann zogen Wolken auf. Dann kam der Regen. Silberne Schlieren wehten wie Gardinen durch die Straßen. Er wischte den Staub beiseite und überzog die Stadt mit dem Geruch von nassem Stein. Du sag mal, wo sind wir hier eigentlich? Ich hatte völlig die Orientierung verloren. Ich überlegte, wie wir wieder irgendwo hinkommen könnten, wo ich mich auskannte. Die Sonne ging unter. Rechts. Also war da drüben Osten. Der Rhein lag östlich von uns. Wir müssten also nur... Andererseits wollten wir nach Norden. Also könnten wir... Während er angestrengt überlegte, nahm ich mein Handy und rief ein Taxi. Sie gäbe Samstag eine Party, sagte sie, und gab mir ihre Adresse. Ich kannte die Straße nicht. Sie erklärte, wo sie war, und ich wusste, dass ich ein Problem hatte. Da, wo ich wohne, das sind der Güterbahnhof, McDoof Drive-In, der Schlachthof. In meiner Straße gibt es Werkstätten und Bütchen und Geschäfte, in denen noch Preisschilder mit D-Mark-Zeichen auf gestaubten Waschmaschinen liegen. Telefonieren weltweit. Männer, die abends an ihren Autos rumschrauben. Leute, die im Sommer ein paar Stühle auf den Bürgersteig stellen und Bier aus Dosen trinken. Aber es gibt in dieser Stadt auch Straßen mit Villen. Also mit kleinen Villen, mit großen Villen, mit weißen Villen, mit roten Villen, mit Villen mit japanischen Vorgärten, mit Kieswegen und Auffahrten. Villen mit Gittern an den Fenstern, Villen hinter hohen Mauern, ganze Straßenzüge voller Ruhe, Kohle, Protz. Und über allem der dumpfe Muff deutscher Spießigkeit. Und da wohnte sie. Trotzdem schrie ich ihr hinterher. Mira, sind wir jetzt zusammen? Aber sie hörte mich nicht mehr. Das Taxi war zu weit weg. Warum fallen einem die wirklich lebenswichtigen Fragen immer zu spät ein? Hinten im Taxi musste ich mich beherrschen, mein Glück nicht herauszuschreien. Ich roch vorsichtig an meinen Fingerspitzen. Das war eher Zeder und Johannisbeere. Langsam begriff ich, dass ich mich verwandelt hatte. Ich war plötzlich normal, wie alle anderen. Mom und Paps standen wie Leichenbestatter im Flur. Er sah kalt auf seine Armbanduhr und sie sagte nur, Mira! Normalerweise wäre ich sofort eingeknickt, hätte mich entschuldigt, hätte... Ach was, normalerweise wäre ich gar nicht zu spät nach Hause gekommen. Das ist die ganze Wahrheit. Also ging ich schnell hoch in mein Zimmer, ins Bett. Aber schlafen? Schlafen konnte ich nicht. Ich muss jetzt echt was essen. Und natürlich ist der verdammte Kühlschrank schon wieder leer. Ich will ja gar nichts Außergewöhnliches. Ich will Banalität in meinem Leben, verdammt. Banalität, Ruhe und was zu essen. Daran kann man sich wenigstens festhalten. Ich wollte immer nur eine ganz normale Familie. Vater, Mutter, Kind. Mehr nicht? Aber warum hatten wir nie ordentliche Mahlzeiten? Warum war diese Familie immer nur eine verdammte Wohngemeinschaft? Und was gab ihnen das Recht, sich einzubilden, gute Eltern gewesen zu sein? Aber was erwarte ich von Eltern, die sich in irgendeinem Rattennest in Indien kennenlernten? Vermutlich bis in die Haarspitzen zugekifft. Miras Eltern, die haben sich garantiert in der Tanzschule kennengelernt. Auf einem Empfang, einem Ball. In der Oper. Oder im Theater. Da, wo normale Menschen sich kennenlernen. In einer Eisdiele meinetwegen. Aber nicht an einem verdreckten Strand ohne Duschen und Toiletten. Bei uns war immer alles easy. Und Liebe, dachte ich. Bis zu dem Abend, an dem die Liebe mich erwischte. Der schönste Abend meines Lebens wurde zum grässlichsten. Später, als ich nach Hause kam. Mann, ich war so glücklich. Ich dachte, ich müsste Glocken hören oder jubilierende Engel. Irgendwie sowas. Tatsächlich zerbarst ein Universum in meinem Kopf. Ich hörte ihre Stimmen aus der Küche. Zum ersten Mal seit Wochen war mein Alter abends wieder zu Hause. Und sofort zofften sie sich. Normal, passiert schon mal. Ich wollte gerade in die Küche, hatte die Klinke schon in der Hand, da... Gregor, ich möchte mit Benno zusammenleben. Was? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich möchte, dass du ausziehst. Ich fiel. Fiel endlos. Ich schlug hart auf. Ich ging in mein Zimmer und schloss ab. Zum ersten Mal in meinem Leben schloss ich meine Zimmertür ab. Ich rauche jetzt einfach. Sollen sie doch rumstinken, wenn sie wiederkommen. Ich stehe im Badezimmer und rauche. Wahrscheinlich muss ich Ma nachher defibrillieren oder ihr 10 Milligramm Atropin verabreichen. Egal. Ich wünsche, dass mir alles egal ist. Ich will ein Baum sein. Oder lieber noch ein Stein. Caribbean Dream, Exotic, Wild Waves, Green Tea. Nein, ich nehme Zeder. Wenn man leiden will, sollte man es ordentlich machen. Und da ist er ja schon wieder. Dieser Geruch. Dieser Geruch. Ich spürte ihn auch noch am nächsten Morgen. So leicht, süß und frei. Du bist verliebt. Du bist verliebt, sagte Vivian. Den Fisch hat's voll erwischt, sagte Sabrina. Ja, den Fisch hat es erwischt. Er war an Land gegangen und hatte bemerkt, dass er Lungen besaß und Füße. Und er wollte nie wieder zurück ins Wasser. Heute will ich meine alten Nichtgefühle zurück. Ich will wieder die sein, die ich war, bevor er in mein Leben trat. Ich will zurück. Hey, sexy, my lovely lady. Es wird Zeit, über Alexander zu sprechen. Alexander, der Schöne, der Mädchenschwarm. Groß und ständig braun, blond gesträhntes Haar und ein Körper, den die Griechen als Vorlage für ihre Statuen hätten nehmen können. Sein Vater ist Kieferchirurg. Ich fand ihn süß. Ja, mein Gott, allein sein Körper. Alle Mädchen sind hinter ihm hergekrochen, haben den Boden geküsst, den seine edlen Apollonfüße betraten. Also, wer will mir verübeln, dass ich bei einer Party mit ihm auf mein Zimmer ging? Nur war er hinter geschlossener Tür nicht mehr der Strahlemann. Ein Kuss, dass die Zähne aufeinander krachten. Linker Busen, rechter Busen. Schon drückte sein Becken unangenehm gegen meine Schenkel. Dann ließ er seine Hand eine Anstandsminute auf meinen Bauch rotieren, schob sie sofort unter meine Jeans, um zu kontrollieren, ob ich bereit sei. Und schon hatte er ein Kondom in der Hand und ein gieriges Grinsen im Gesicht. Noch nie war ein Junge so schnell aus meinem Zimmer geflogen. Sexy Motherfucker! Mein Alter war weg. Es war natürlich oft vorgekommen, dass er morgens nicht da war. Weil er noch im Studio saß oder in irgendeinem Kaff nachts das Klavier mit My Baby Just Cares For Me gequält hatte. Aber an diesem Morgen, da raffte ich, dass er nie wieder an unserem Tisch sitzen würde. Niemals. Und plötzlich, da war an diesem Tisch ein trauriges Loch. Und noch 3 Tage bis Mira. Endlose Stunden. Allein. Ich wusste, dass ich ihr davon nichts erzählen würde. Das ging sie ja nichts an, oder? Eigentlich kannten wir uns ja kaum, oder? Außerdem, es war ja eine Party, oder? Fun, Samstag. Die Party. Oder? 3 Tage können unendlich lang sein. Wie oft stand ich am Telefon und wollte ihn anrufen. Aber ich habe es nicht getan. Er hätte mich ja auch anrufen können. Hatte er meine Nummer? Spielt keine Rolle, wir stehen schließlich im Telefonbuch. Ich wollte auch nicht, dass er denkt, ich würde hinter ihm herrennen. Ach, ich genoss es, normal zu sein. Vielleicht nicht ganz normal. Kann es sein, dass diese Chemie, die unseren Körper in Wallung setzt, uns auch empfänglicher für die Gefühle anderer macht? Am Morgen nämlich, als ich mit Honig das 2. goldene Tee auf mein Brötchen goss, sah ich meine Eltern an, sah in ihre Augen. Und da fiel es mir auf. Ist etwas, mein Schatz? Fragte meine Mutter. Ihr küsst euch nie. Niemals, sagte ich. Für Sekunden sahen sie sich an, als wären sie überrascht, den anderen hier an diesem Tisch an diesem Morgen zu sehen. Dann huschte ein Lächeln des Erkennens auf ihre Gesichter. Ach, das stimmt doch gar nicht, lachte Mom, etwas zu verkrampft. Genau, wir küssen uns sehr wohl, wenn wir es für angebracht halten, mein Liebling, sagte Paps und tätschelte Mams Hand, nur um sich sofort wieder in den Wirtschaftsteil zu versenken. Sie lieben sich nicht. Keine Ahnung, woher ich das wusste. Ah, Theos Eltern waren bestimmt ganz anders. Künstler sind immer anders. Wahrscheinlich waren die komplett durchgeknallt. Immer gut drauf, saßen abends im Wohnzimmer zusammen und sein Vater spielte ihnen etwas vor. Oder sie hörten sich gemeinsam ein Konzert an, sahen eine Aufführung und sprachen darüber. Ja, sicherlich sprachen sie. Bei uns wurde nicht so viel gesprochen. Wie schön, so eine Künstlerfamilie. Wenn ich jetzt nach Hause kam, war überhaupt niemand mehr da. Mein Alter war in einem Hotel untergekrochen. Die einzige Botschaft meiner Mutter waren Zettel am Kühlschrank. Komme heute später, Essen ist im Kühlschrank, Love M. Komme heute später, Essen ist in der Mikrowelle. Gemaltes Herz. Sie hatte sich wohl vorgenommen, ihr neues Leben volle Kanne zu leben. Warum ist eigentlich noch niemand auf die Idee gekommen, so Formblätter für Eltern, die ihre Kinder verlassen, zu entwerfen? Würde vieles einfacher machen. Nur noch ankreuzen. Bin bei meinem Liebhaber, suche einen Liebhaber, bin unterwegs. Wo? Wo? Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Essen ist im Kühlschrank, in der Mikrowelle, kauf dir eine Pizza. Komme später, komme heute gar nicht, komme erst in ein, zwei Wochen, gar nicht wieder. Sieh zu, wie du klarkommst. Sieh zu, wie du klarkommst. Herzchen, Liebe, Kuss. Freitagabend sah ich meinen Alten noch einmal. Er kam, um ein paar Klamotten abzuholen. Boah, die Situation war echt absurd. Wir drei gehörten doch zusammen. Trotzdem hat keiner was gesagt. Voll zombie-mäßig. Dann Samstag. Was sollte ich anziehen? Was würde sie erwarten? Was für Typen hingen da eigentlich ab? Ich bezweifelte, dass man bei Mira DVDs gucken konnte. Oder sollte. Und Chips wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Eher Kaviar und so. Samstagabend stand ich dann vor einer weißen Mauer. Im spießigen Zooviertel. Übrigens hatte ich mich für Khakis, Nikes und mein mega geiles T-Shirt mit dem Aufdruck Theo Brauner, Notarzt entschieden. Ein einfaches Klingelschild. Kurz, kalt, präzise. Simon. Nicht wie bei uns. Hier wohnen Gregor und Marie und Theo Brauner. War ja jetzt gelogen. Klingel. Und schon surrte das Auge der Videokamera in meine Richtung. Und die Tür sprang mit einem satten Klicken auf. Meine Eltern sind schon nachmittags losgefahren. Irgendein Kongress. Eine Stunde später kamen Vivian und Sabrina, um mir bei den Vorbereitungen zu helfen. Sie machten Salate und tranken eine Flasche Prosecco, wie sich das gehört. Ich stand stundenlang vor dem Spiegel. Ich wollte, dass alles perfekt ist. Ich wollte absolut perfekt sein. Für Theo. Sie stand in der Eingangstür. Sie trug keine Jeans. Sie trug Schnürsandalen. Mit hohen Absätzen. Ein blassblaues Nichts von Kleid. Und hatte die Haare streng nach hinten gebunden. Eine einzelne Strähne fiel ihr verwegen ins Gesicht. Sie wirkte so leicht und zerbrechlich wie dieser Sommerabend. Sie war perfekt. Mein Gott, sie war überirdisch. Ihre Schönheit traf mich wie ein Donnerschlag. Ich sah an ihr herunter und fühlte mich schäbig. Warum habe ich ihr nicht gesagt, wie beschissen ich mich fühlte? Es wäre doch einfach gewesen. Meine Eltern haben sich getrennt, ich fühle mich echt beschissen. Lass uns irgendwo hingehen, wo es ruhig ist. Ich will nur, dass du mich in den Arm nimmst. Ich brauche dich. All das hätte ich sagen können. aber ich tat es nicht. Wie sehr hatte ich mich auf ihn gefreut. Und dann endlich stand er wieder vor mir. Aber er strahlte nicht. Er war überschattet. Damals schob ich es darauf, dass er meine Freunde kennenlernen würde und vielleicht nervös war. Wäre alles anders gekommen, wenn ich nachgehakt hätte? Einen Augenblick später stand ich im Wohnzimmer. Weiß, groß, steril, tot. Räume zum Angeben, nicht zum darin Leben. Kein Gefühl. Und daran änderten auch die 480 Leute nichts, die auf der Party waren. Ich kam mir vor, als würde ich ein Gefrierhaus betreten. Mira knipste die Anlage aus. Grabesstille. Und dann brüllt sie in dieses Schweigen. Hört mal alle her. Das hier ist Theo. Ich dachte, ich sterbe. Aber zum Glück ließ sie meine Hand nicht los. Ich wäre sonst nämlich gleich wieder gegangen. Hätte ich das mal getan. Aber nee, ich bildete mir ein, dass ihre Hand so eine Art Signal sei. Er ist ein Freund. Meiner. Natürlich sagte keiner was. Kein Mucks. Und dann schnitt eine Stimme durch den Raum. Kann ja nichts mehr schiefgehen, wenn heute Abend ein Arzt anwesend ist. Super, Mira. First Class Gesellschaft. Für den dämlichen Spruch mit dem Arzt hätte ich Vivian umbringen können. Dann war das T-Shirt eben peinlich. So what? Hatte sie vergessen, wie einige ihrer Ex-Typen rumliefen? Theo blieb. Ich wäre gegangen. Es wimmelte nur so von bizarren Namen. Von Alexandern, Eckberts, Philips und dann diese Käselutscher. Bernard, Alain und die Schnecken. Sabrina, Constanze, Vivian, Deborah. Ich meine, so heißt doch kein normaler Mensch. In meiner Klasse, da heißen die Leute nach den IKEA-Möbeln, auf denen sie gezeugt wurden. Tore, Lars, Lasse, Inga und Anna. Und die? Woher haben die solche Namen? Von den tuntigen Friseuren ihrer Mütter? Wahrscheinlich gibt es dafür Namensberater. So Anzugfritzen, die einem Namen raussuchen, die noch keiner hat. Sie hingen auch nicht ab. Sie hatten alle so eine Haltung, als ob noch nie ein Problem auf ihnen gelastet hätte. Besonders dieser Sonnenschein Alexander. Alexander. Dauergrinsen mit Zähnen wie weiße Backsteine. Einer von denen, die im Sportunterricht immer als Erste gewählt werden. Brauner Anzug, passend zum Haar. Händedruck, als würde er mit rohen Kartoffeln trainieren. Na, worauf sind wir denn spezialisiert, Herr Doktor? Tourette-Syndrom, du Arsch. Hätte ich sagen sollen. Aber ich grinste nur lahm. Ha, ha. Endlich spürte ich Miras Hand in meiner. Sie zog mich zu ihren Freundinnen. Das ist Theo, sagte sie. Ließ meine Hand los und verschwand wieder, um neue Gäste zu begrüßen. Wie süß. Ich bin Sabrina. Die, die das sagte, sah aus, als habe sie gerade erfolgreich eine Bulimiekur durchgezogen. Sie klapperte mir ihre Hand entgegen und mit der anderen da schlürfte sie Sekt, der vermutlich Champagner war. Dann kam Vivian. Sie sah mir unanständig tief in die Augen und sagte, viel zu hübsch für unseren Fisch. Fisch? Die beiden hakten mich unter und schleppten mich in die Küche, wo sie mir ein Glas gaben. Ich trinke nicht. Natürlich trinkst du. Alles andere wäre unhöflich. Unhöflichkeit ist absolutes No-No. Das habe ich schon gemerkt. Ach, Alexander. Lass ihn. Der ist selber scharf auf Mira. Die hatten mal was miteinander. Ist aber schon was her. Das saß. Theo sah ihn die ganze Zeit total aggressiv an. Fäuste geballt, Oberkörper leicht nach vorne. Ich wollte keinen Stress. Es sollte einfach nur eine schöne Sommerparty sein. Also schüttete ich den Bonzensprudel in mich rein. Ich wurde total relaxed. Also warum musste dieser Arsch wieder auftauchen? Der Doktor scheint Erfolg bei Frauen zu haben. Und dabei klatschte er seine Hand auf meinen Rücken und ließ sie liegen. Als wären wir seit Jahren befreundet. Ich musste rülpsen. Contenance. Ich habe nichts anderes erwartet. Und gerade als ich ihm so Bruce Willis-mäßig eine reinhauen wollte, da zog Mira mich weg. Ich war dir peinlich, nicht wahr? Gib doch wenigstens jetzt zu, dass ich dir immer peinlich war. Ruf mich an und gib es zu. Mira! Wir gingen nach draußen zum Pool. Er war so verschlossen. Ich wollte mit ihm reden. Lag es an Alexander und seinen Freunden? Oder machte ihm die Party keinen Spaß? Wir hielten unsere Füße ins kalte Poolwasser. Er hatte schon leicht einen im Tee. Ebenfalls guckte er ganz glasig. Wie schön die Ruhe war, da draußen. Nur ganz leise wummerten die Bässe aus dem Wohnzimmer. Irgendwo zirpten Grillen. Es war fast romantisch. Wie in Südfrankreich. Machen solche wie du da Urlaub, oder was? Ups. Solche wie ich. Ich küsste ihn trotzdem. Ich hoffte, seine schlechte Laune aufsaugen zu können. Er küsste mich. Gefällt es dir bei mir? Er antwortete nicht. Und dann diese dämliche Frage. Hast du was mit diesem Alexander? Total dämlich. Absolut kindisch. Hätte er nur eine Sekunde nachgedacht. Kapiert er denn nicht, was ich für ihn empfand? Später spielten unsere Zehen miteinander im Wasser. Er sagte, wäre es nicht schön, wenn wir wie Pinguine durch den Pool schweben könnten? Dabei sah er mich an und lächelte sogar. Ja, für dich würde ich jederzeit zum Pinguin, hauchte ich. Es war vergessen. Ich hatte ihm vergeben. Machst du auch manchmal Partys? Schon. Und was macht ihr da so? Wahrscheinlich ziehen die sich Dosenbier von Aldi rein und glotzen Videos. Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris und solche Sachen. Oder Pornos. Guckt ihr euch Pornos an? Ey, ihr guckt euch doch Pornos an, oder? Ich hatte nicht gemerkt, dass Alexander herausgekommen war. Ich merkte auch nicht, dass Theo aufsprang. Jetzt pass mal auf, du aufgeblasener Wichser! Es ging sehr schnell. Als meine Augen die beiden endlich fanden, war Alexanders schönes weißes Hemd rot gesprenkelt. Wie das Schmierbild von Jackson Pollock in unserem Wohnzimmer. Und er drückte seine Faust über die Nase. Oh, Prolet. Mieser kleiner Drecksprolet. Theo stand da wie ein kleines Kind, das nicht begreift, dass sein Ball die Scheibe tatsächlich zerbrochen hat. Komm, Alexander, ich wasche es dir raus. Ich wollte doch nur das Blut weghaben. Den Abend reinwaschen. Im Badezimmer ließ ich das Wasser laufen, bis die Kälte fast schmerzte. Dann zog er das Hemd aus. Ich wusch. Und spürte plötzlich seine Hand auf meiner Hüfte. Der Typ ist nichts für dich. Ey. Lass das mal meine Sorge sein. Gib mir wenigstens einen Kuss. Als Entschädigung. Komm. Und schon zog er mich enger an sich heran. Im selben Moment knallte die Badezimmertür zu. Ich hoffte, dass es nur der Wind war. Durchzug. Bitte. Ich riss mich los. Just like a leaf. Er war weg. That has blown away. Es war nicht der Wind. Gone with the wind. Disromanz. My romance. Hörspiel von Michael Engler. Has flown away. Teil 1. Party. Yesterday's kisses. Es sprachen Mira, Agnes Mann, Theo, Patrick Güldenberg und in weiteren Rollen Simona Pahl, Anne Fonja, Kerstin Hilwig, Hans Löw, Wolf-Dietrich Sprenger, und Victoria von Trautmannsdorf. Technische Realisation Dominik Blech und Christian Alpen. Regieassistenz Simon Jaspersen. Musikalische Einrichtung und Regie Alexander Schumacher. An empty smoke ring that has gone with the wind. Sie hörten eine Produktion des NDR aus dem Jahre 2005. Just like a leaf that has blown away, gone with the wind. Disromanz. Hörspiel von Michael Engler. My romance has blown away. Zweiter Teil. Pinguine. Yesterday's kisses. Ich rannte durch das Haus. Raste durch die Zimmer, rannte durch den Garten, stürzte auf die Straße, lief zur nächsten Ecke, sprintete zurück am Haus vorbei zur anderen Ecke. Ich rannte, rannte, rannte. Aber er war verschwunden. Mein Abgang war mega cool. Voll John Travolta. Ich war cool wie nur was. Also eigentlich wollte ich mich bei dem Arsch entschuldigen. Ich hatte noch nie jemanden geschlagen. Aber dann, was sollte das? Wollte sie ihm das Blut aus dem Gesicht lecken? Natürlich bin ich gegangen. Aber voll. Und ohne Stress. Hab die Tür hinter mir zugemacht, mir eine Flasche Shampoos geschnappt und bin zu Fuß nach Hause. Der Weg von ihr zu mir war weit. Ich raffte endlich, dass die Entfernung zwischen uns größer war als die paar Kilometer zwischen unseren Wohnungen. Scheiße. Zu Hause habe ich mir eine Zigarette von meiner Mutter angesteckt. Schriftsteller qualmen und saufen, oder? Mir wurde schlecht, aber es ging mir gut. Echt. Gleich am nächsten Tag würde ich mit ihr Schluss machen. Da könnte sie noch so sehr jammern und flehen. Ich wäre sowieso bald weg. Berlin oder so. Als Schriftsteller, da muss man in die Metropolen. Kein Schreiber wohnt in Düsseldorf. Ja, vielleicht früher mal. Heine, glaube ich. Der war doch Schriftsteller, oder? Jedenfalls sah ich mich schon in verrauchten Künstlercafés hocken. Ich redete mit anderen Schriftstellergenies, trank Absinth und türkischen Kaffee, während junge Groupies an unseren Tischen saßen und mit ihren Augen klimperten. Dann musste ich kotzen. Als ich zurückkam, stand Alexander im Flur und brüllte, seine Nase sei gebrochen. Also fuhr ich mit ihm in einem Taxi zur Notfallklinik. Ich war sauer auf Theo. There I go. Ich war verletzt. Thinking of you again. Ich war traurig. Der Katzenjammer kam am nächsten Morgen. Mir wurde klar, dass ich sie verloren hatte. Und keiner zu Hause. Meine Mutter hatte es scheinbar gar nicht mehr nötig, sich um ihren Sohn zu kümmern. Nicht nur vom Vater und der Freundin verlassen? Nein. Jetzt auch noch von der Mutter. Dabei sind Mütter von Natur aus verpflichtet, ihre Kinder zu lieben. Aber wahrscheinlich fehlt meiner Mutter das dafür zuständige Gen. Also kochte ich mir eine Kanne Tee und setzte mich mit einem weißen Blatt Papier in die Küche. und schrieb mein erstes Gedicht. Ich hatte noch ein paar Stunden, bis meine Eltern zurückkamen, setzte mich aufs Sofa, um einmal ruhig durchzuatmen. Die plötzliche Stille drückte mich in die Kissen. Ich schloss meine Augen. Er ist weg. Weg. Weg. Weg. Ich bekam Angst. Ich wollte ihn zurückhaben. Braune? Simon. Hallo, mein Liebling. Damals bei dem Anruf, da hat sie es zum ersten Mal gesagt. Liebling. Liebling. Mann, ich war weg. Endlich. Endlich, sagte er. Seine Stimme ließ meine Wut verrauchen. Er sagte, dass es ihm leid täte. Ich sagte, dass es mir leid täte. Nach einer Stunde legte ich auf. Zufrieden, glücklich, gerettet. Denn er wollte kommen, beim Aufräumen helfen. Bald waren wir in meinem Zimmer. Später lagen wir auf meinem Bett. Ihr Zimmer war eng und dunkel. Nein. Ich muss mich mehr auf die Worte konzentrieren. Es war klein und schummerig. Und alles in einem gedeckten Rot. Selbst der Holzboden. Es war, als würde ich in ein ruhig pumpendes Herz eintreten. Verdammt. Verdammt. Badam. Ja. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann hat sie sich vielleicht mit dieser Künste das Herz geschaffen, nachdem sie sich immer gesehnt hatte. Wir lagen in meinem Zimmer, meiner schönen kleinen Höhle. Dann zerrte er verlegen grinsend an seiner Hose. Aha, dachte ich, es ist mal wieder soweit. Aber er holte nur ein verknittertes Blatt aus der Jeans. Das habe ich heute geschrieben. Für dich. Für dich, sagte er. Es war ein Gedicht. Ich las. Für Mira, wo immer sie ist. Unbeweglich und nicht gebeugt. Und nicht gebeugt. Stand ich seit Anbeginn der Zeit in Feldern durchfrosteten Wacholders. Kaltes Mondlicht bedeckte mich. Abende gruben sich in mein Holz. Wind entriss mein Leben. Erst als du kamst, als dein Nagel meine Borke durchstach, wuchsen mir Blätter. Wuchsen mir Blätter. Sie lachte nicht, sah mich nur an. Ihre Pupillen schwammen in einem Tränensee und sie sagte, ich will dich ganz dicht bei mir spüren. Dann zog sie ihr T-Shirt aus. Oh Mann, habe ich in dem Moment Schiss gehabt. Echt. Ich dachte, sie wollte es. Jetzt. Sie zog mein T-Shirt aus und drängte sich eng an mich. Auch, sagte sie. Und spürst du es auch? Klar spürte ich es. Das leise Schwingen zwischen unseren Körpern. Sie reagierten aufeinander. Härchen standen hoch. Haut vibrierte. Ich versank in ihrem Atem. Und das Paradies erwartete uns. Okay, ich sah ständig auf ihrem BH. Rote Spitze, die sich über ihren Brustwarzen spannte. Ich sah, dass die Spitze langsam, aber sicher nach oben gedrückt wurde. Kriegen Mädchen auch einen Ständer? Egal. Mein Reproduktionsapparat meldete sich jedenfalls mordsmäßig. Spätestens als ich überlegte, ob ihr Slip auch diese Spitze hatte und mir vorstellte, was unter dem Slip war. Überhaupt war es ein Tanga oder ein normales Höschen? Solche Dinge gingen mir durch den Kopf. Ich drückte mich dichter an ihr Becken, rieb an ihren Schenkeln. Ihre Eltern waren ja nicht da und sie müsste nur einmal kurz nach unten greifen. Tja, und dann stand meine Mutter im Zimmer. Sie war sehr gefasst. Möchtest du mir deinen Bekannten nicht vorstellen? Fragte sie. Das ist Theo, sagte ich. Er schnellte wie eine Sprungfeder aus dem Bett. Mit hochrotem Kopf stand er vor meiner Mutter, gab ihr die Hand und machte einen Diener. Ich hätte mich wegschmeißen können. Das mit dem Diener war große Klasse, denke ich. Hat sie auch schwer beeindruckt. Immerhin sagte sie, Sie bleiben zum Abendessen. Es war keine Frage, eher ein Befehl. Ich nickte unterwürfig. Minuten später lernte ich Miras Vater kennen. Ich hatte mein T-Shirt wieder an. Erst sah ich nur seine Silhouette im Gegenlicht. Er hatte die Hände hinter seinem Rücken verschränkt und stand am Wohnzimmerfenster wie der Kapitän eines Eisbrechers. Alles, was er sagte, war: Ihr Name, bitte? Sein Lächeln war beinahe freundlich. Ich hielt mich gerade. Hatte ja gesehen, wie man das macht. Paps mochte ihn nicht. Vom ersten Augenblick an. Da konnte er noch so sehr sein Pokerface machen, ich spürte es sofort. Und Paps spürte sehr genau, was Theo mir bedeutete. Wir kennen uns. Sie gehen auch auf Miras Schule? Nee, Heinrich Heine. Kenne ich nicht. Was sind Ihre Pläne? Schriftsteller. Schriftsteller? Da wissen Sie natürlich, dass Sie den Rest Ihres Lebens hungern werden und Albträume haben wegen der Miete. Ach, nicht alle Schriftsteller hungern. Stephen King zum Beispiel, der verdient voll die Millionen. Stephen wer? Ach, egal. Ich meine, Geld und so, das ist ja schließlich nicht alles im Leben, oder? Paps Augen froren ein. Mom verschluckte sich an ihrer Suppe. Ich versuchte abzulenken, fragte nach dem Seminar. Doch Paps ignorierte mich. Wenn nicht Geld und Erfolg, was zählt dann Ihrer Meinung nach im Leben? Dass man zufrieden ist, schätze ich. Nun, vielleicht sollten Sie sich einmal mit Miras Freunden unterhalten. Mir scheint, deren Lebenspläne sind etwas konkreter. Und es ist immer hilfreich, Meinungen und Ansichten anderer zu hören und abzuwägen. Alexander zum Beispiel? Also wie war denn nun euer Wochenende? Atmo wie bei einer Beerdigung. Die saßen da, als hätte ihnen jemand einen Besenstiel in den Hintern gerammt und die Oberarme am Brustkorb festgetackert. Etikette. Krampf ist das. Überlebensregeln für Lebensunwürdige. Und wenn Miras dämliche Spießerfreunde jetzt schon Blaupausen für ihr Langweilerleben zeichnen, dann ist das deren Sache. Ich will Leben leben. Und das heißt Augen auf, wach bleiben, Chancen sehen und zugreifen. Wer Pläne hat, sieht nichts außer seinen Plänen. Paps spielte mit ihm und ich habe ihm nicht geholfen. Aber was hätte ich machen können? Ich meine, etwas gegen Paps unternehmen? Das wäre einfach zu viel verlangt. Der Alte ließ mich echt die ganze Zeit spüren, dass ich eine Kakerlake bin, die schleunigst in den Dreck zurückkehren soll, aus dem sie kommt. Theo wirkte anschließend wie etwas, das man aus dem Wäschekorb zieht. Er küsste mich nicht mal zum Abschied. Ich war sauer auf Paps. Mira! Er stand im Wohnzimmer, blätterte in Akten. Ohne mich anzusehen, sagte er: Mira, Alexanders Vater hat soeben angerufen. Ist es zutreffend, dass dein Bekannter, Alexander, die Nase zertrümmert hat? Zertrümmert? Ach was? Mira, ich denke, du solltest diesen Jungen nicht mehr herbringen. Dich überhaupt nicht mehr mit ihm treffen. Er ist nichts für dich. Ich glaube schon, dass er etwas für mich... Mira, ich wiederhole mich nicht. Vielleicht, wenn es diesen dämlichen Alexander nicht gegeben hätte. Ihren blöden Vater, ihre bescheuerten Freundinnen, vielleicht, ja, vielleicht. Wenn wir uns auf einer einsamen Insel getroffen hätten. Aber es gibt keine einsame Insel mehr. Die weißen Flecken sind von den Landkarten verschwunden. Ich ging ihrem Alten aus dem Weg, wie ein Vampir dem Licht. Wir trafen uns jeden Nachmittag, wenn ihre Eltern nicht da waren, bei ihr zu Hause. Sonst im Freibad oder in der Stadt. Wir machten Sachen zusammen. Aber erst kam der Montag. Meine Mutter kam aus der Stadt zurück und gab mir ein kleines, rechteckiges Paket in Geschenkpapier. Es war ein kleines, schwarzes Notizbuch. Blaugraue Linien auf hellem Papier. Lesebändchen. Und ein Gummiband, das die Sätze zusammenhalten würde. Du solltest deine Gedichte zukünftig nicht mehr auf irgendwelche Zettel schreiben. Übrigens hat Hemingway genau das Gleiche benutzt. Echt? Vielleicht bringt es dir Glück. Hemingway, Kurt Cobain, schoss sich eine Schrotladung in den Kopf. In den nächsten Wochen verbrachten wir jede freie Minute gemeinsam. Er zeigte mir die Dinge, die er kannte. Ich zeigte ihm die Dinge, die ich kannte. Und gemeinsam entdeckten wir alles neu. Mir fiel kaum auf, dass ich meine Freunde außerhalb der Schule nicht mehr sah. Wenn sie über die Dinge sprachen, die sie nachmittags und abends machten, stellte ich fest, dass ich aus dem Spiel war. Ich konnte nicht mehr mitreden, aber es war mir egal. Theo war mein Denken, mein Atem, mein Leben. Sie schleppte mich in Läden, die ich vorher nicht kannte. Eine riesige Buchhandlung. Ich hatte keine Ahnung, dass es so viele Bücher überhaupt gibt. Oder auf die Kühe. 1000 Quadratmeter kalter Marmor. 2 Regale, 20 Paar Schuhe. Ich sag's doch, Minimalismus können sich nur die Reichen leisten. Aber ich zeigte ihr die Dinge, die Spaß bringen und nichts kosten. Skaten am Rhein, abhängen im Hofgarten, abhängen auf den Rheinwiesen. Okay. Karim und Basti traf ich kaum noch. Mira war mir genug. Ich wollte nur sie sehen, anfassen. Es waren schöne Tage. Rauschwochen. Und der Sommer lief auf Hochtouren. Manchmal, wenn wir in Geschäfte gingen und sie sah was, das mir gefiel, dann sagte sie, kauf's doch. Wenn ich es dann zurückstellte und meinen Kopf schüttelte, nahm sie es, ging zur Kasse, zog einfach die Scheckkarte und bezahlte. Mir war das voll peinlich. Trotzdem freute ich mich meistens. Ich jedenfalls klaute ihr jeden Tag Blumen. Standen doch überall rum. Sogar im Vorgarten der Nachbarn. Es waren nie viele. Manchmal nur eine einzelne schöne Blüte. Minimalismus eben. Sie freute sich. Selbst über Gänseblümchen. Ich sehe uns auf einer Wiese im Freibad liegen. Die Sonne klebt als goldene Scheibe am Himmel und macht, dass er meinen Rücken wieder und wieder und wieder und wieder eincremen muss. Ich sehe uns tanzen. Ein Club, in den ich ohne sie niemals reingekommen wäre. Sie bewegt sich wie ein schillernder Fisch durch die heißen Körper. Ich stampfe wie ein Bär. Ich sehe uns in der Straßenbahn. Die Kontrolleure kommen. Theo hat kein Ticket. Er springt auf und reißt die Tür auf. Die Bahn kommt mit einem einzigen Ruck kreischend zum Stehen. Wir springen raus und küssen uns auf der Straße, beobachtet von 50 entsetzten Augenpaaren hinter Glas. Augenfische. Augenfische, sagt Theo. Ich sehe uns in einem kleinen Café in der Altstadt. Milch wölkt durch meinen Kaffee. Und Mira wiegt unsere Liebe in einem Teelöffel. Ich sehe uns Fahrradfahren am Rhein. Vorwärts, vorwärts, rasend schnell der blutenden Abendsonne entgegen. Ich sehe uns im Zoo. Hand in Hand. Hinter dem Zaun ein Pinguinpaar, Flügel an Flügel, wie im Spiegel. Mira sagt, im nächsten Leben treffen wir uns als Pinguin. Ich nicke ernst und küsse sie. Theo nannte das unsere Rauschwochen. Er hatte recht, so waren sie. Intensiv, surreal, flirrend, farbig, laut. Der ganze Körper war auf Empfang geschaltet. Es gab keine Grenze zwischen den Gedanken und der Außenwelt. Alles war eins, alles war schön. Nur zu ihm konnten wir nie. Ich wollte auch mal sein Zimmer sehen, seine Eltern kennenlernen. Ich wollte sehen, wo er herkam, wie er lebte. Doch er hatte ständig irgendwelche Ausreden, warum das nicht ging. Bald fragte ich nicht mehr. Ständig wollte sie zu mir nach Hause. Nee, den Schock, den wollte ich ihr ersparen. Obwohl es da mittlerweile ganz gut lief. Komisch, wie schnell man sich an alles gewöhnt. Vielleicht war es auch, weil ich nur noch Mira im Kopf hatte. Aber der Umstand, dass mein Alter weg war, störte mich nicht mehr. Er war eben weg. Manchmal rief er an, wollte wissen, wie es so läuft, gab mir seine neue Adresse und versprach, bald mal ein Abendessen für uns zu machen. Und ich, Idiot, hatte keine Zeit. Ich schenkte ihm Bücher bis zum Abwinken. Ich las wie ein Besessener. Ich wollte, dass er viel las. Und langsam kriegte ich Schiss. Und die Sachen, von denen er erzählte, waren nun wirklich keine Hochliteratur. Denn je mehr ich las, desto mehr zweifelte ich daran, jemals Schriftsteller zu werden. Nein, er musste wirkliche Literatur lesen. Ich wurde einfach nur verwirrt. War nicht schon alles gesagt? Wozu noch Bücher? Wir sind nachmittags oft zu uns gegangen, in meine kleine rote Höhle. Und wir haben Bauch gemacht. Mehr nicht. Mehr wollte er auch nicht. Das hat mich schwer beeindruckt. Sonst wollen Jungen doch immer nur ihr Ding in den Mittelpunkt stellen. Theo nicht. Er mochte es, dass wir nur nebeneinander lagen. Bauch an Bauch. Mit dieser flirrenden Luft zwischen uns. Meine Nase fest an seinen Hals gedrückt. Schnüffelnd. Er war mein Theodorant. Das Parfüm unserer Rauschwochen. Aber wie jeder Rausch war auch der einmal vorbei. Wir warteten auf die Bahn. Ich machte Pläne für die nächste Woche. Da hat sie alles zerstört. Mit einem Satz. Du, Theo, Liebling, weißt du, nächste Woche fliege ich mit meiner Mutter nach Marokko. Hammer. Voll der Hammer. Da stehe ich also nichtsahnend auf dem Schadowplatz und dann sagt sie mit aller Seelenruhe, so mir nichts, dir nichts, sagt sie einfach, ach gut, hätte ich fast vergessen, oh weh, ich fliege ja nächste Woche mit meiner Alten nach Marokko. Ey, super. Ich war voll angepisst. Sie wollte mich echt alleine lassen. Erst mein Alter und dann sie. Mein Gott, ich wollte doch eigentlich gar nicht weg. Ohne ihn. Ich wusste schon vorher, dass ich ihn vermissen würde. Es fiel mir schwer zu fahren und es fiel mir tausendmal schwerer, es ihm zu sagen. Aber musste er wirklich so ausrasten? Er trat den Papierkorb quer über den Bahnsteig. Ohne Luft zu holen, brüllte er wie ein Irrer, Scheiße, Scheiße, Scheiße! Und dann, alle Leute guckten schon, fing er an, mich zu beschimpfen. Es war vulgär. Er war es. Ich ging. Hinter mir hörte ich ihn immer noch toben. Was die Leute wohl dachten? Ich war schon im Hofgarten, als ich das Stampfen hinter mir hörte, als mich seine Arme umfingen, als sein Kopf in meinen Haaren versank, als er heulte. Fahr nicht. Ich hatte es 17 Jahre ohne sie ertragen. Und dann dachte ich, die Welt ginge unter, nur weil ich sie 3 Wochen nicht sehen könne. Wir standen Stirn an Stirn, die Arme über die Schultern des anderen gelegt, auf der breiten Allee im Hofgarten, komplett durchnässt von dem dämlichen Regen, wie 2 Altkleiderberge, die sich schluchzend in den Armen hielten. Liebe frisst dir echt dein Hirn weg. Ich küsste ihre tränennassen Augen, wischte den Rotz von ihrer Lippe und mit dem Handballen von meiner. Ich küsste sie, als wäre es das letzte Mal. Jetzt, wo es ausgesprochen war, endete unser Rausch. So sehr wir uns auch bemühten, nicht an die Trennung zu denken, sie schwebte über uns und senkte sich bald zwischen uns. Das Geheule im Hofgarten war mir später natürlich super peinlich. Ihre Freunde hätten sowas natürlich ganz locker mit Contenance durchgestanden. Sie musste mich doch für ein Weichei halten, oder? Also nahm ich mir vor, in den letzten Tagen mit ihr einfach so zu tun, als ob nichts geschehen sei. Ich kaufte ihm ein Handy. Nichts geschehen würde. Prepaid, denn er hatte ja kein Geld. Aber ich musste ihn doch irgendwie erreichen. 3 Wochen ohne jeden Kontakt? Die Vorstellung war zu schmerzhaft. Und zum Dank... Ich wollte mit ihr schlafen. Natürlich wollte ich das schon lange. Aber damals, mit ihrem Urlaub vor Augen, da wurde ich total panisch. Ich wollte, dass es sofort passiert. Vor ihrem Urlaub. Und ja, verdammt, ich wollte, dass Mira die Erste ist. Ich hatte einfach das Gefühl, dass sein Motiv falsch war. Vielleicht setzt bei Jungs in solchen Augenblicken etwas aus und sie werden wieder zu Primaten. Es kam jedenfalls so vor, als wolle er mich nur, naja, markieren eben. Er zerrte mein Höschen runter. Nein, so nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Und er ist aufgestanden und ohne ein weiteres Wort gegangen. Affe, ich war stinksauer. Alles, was mir blieb, war das Bild eines herzförmigen Muttermals über ihrem Schamhaar. Als sie dann abflog am letzten Abend, da habe ich nicht geheult. Ich gab ihr einen letzten Kuss und wünschte ihr sogar viel Spaß. Wobei auch immer. Ich war nicht nur cool, nicht mal mega cool, nein. Ich war ein Eisschrank. Tschüss, John Travolta. Willkommen, Clint Eastwood. Als ob das alles nicht genug war, kam jetzt noch Ärger aus einer anderen Ecke. Paps hatte die Abrechnung meiner Karte kontrolliert. Bücher, Klamotten und das Handy war auch schon abgebucht. Ich musste ihm die Karte geben. Er zerschnitt sie vor meinen Augen. Ach, egal. Theo hatte sein Handy. Und mein Restguthaben würde noch für ein paar Liebes-SMS reichen. Aber ihn interessierte das nicht. Den interessierte anscheinend gar nichts mehr. Primat. War scheiße, der Abgang. Eisklotz. Je länger ich allein zu Hause hockte, umso mehr wurde mir bewusst, dass ich sie mit meiner Kälte verletzt hatte. Und dabei liebte ich sie. So wie ich noch nie einen Menschen geliebt hatte. Also zog ich nochmal los. Paps, der Kalte, der Besonnene. Paps Mr. Cool. Ich hatte ihn noch nie ausrasten sehen, bis zum Morgen des Abflugs. Das war doch dieser Vollidiot, mit dem du dich herumtreibst, schrie er. Was sollen die Nachbarn denken? Wer macht das weg? Wer bezahlt das? Ich war gerührt, ergriffen, verliebt. Mit neongelber Farbe hatte Theo einen Liebesbrief geschrieben. Vielleicht 10 Meter lang und 3 Meter hoch. Auf dem Asphalt stand: Mira, ich liebe dich. Ich werde dich vermissen. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Auch wenn mir jeder zweite Herzschlag fehlt und ich nicht weiß, wie ich ohne dich atmen soll, werde ich überleben und dich erwarten. Ich liebe dich. Theo. Den ganzen Vormittag stand ich auf dem Dachboden, sah in den Himmel und versuchte zu erraten, in welchem Flieger sie saß. Vorsichtshalber küsste ich jeden. Abends blinkte ihre erste SMS aufs Display. Sie vermisste mich, behauptete sie. Mittlerweile hatte sich nämlich der kleine Teufel Eifersucht in mir breit gemacht. Wie lange würde sie brauchen, um sich einen anderen zu angeln? Einen Abend? Weniger. Bestimmt saß er schon an ihrem Tisch. Mit seinen Eltern, die wahrscheinlich Kieferchirurgen wären. Oder Zahnärzte, Vorstandsvorsitzende, Namensberater, sowas eben. Ich schrieb ihr zurück, dass sie die Finger von dem Typen lassen solle. Natürlich erwartete ich, dass sie antwortete. Tat sie nicht. Meine Mutter war nie da. Mein Alter rief ein paar Mal an, aber ich wollte mit keinem reden. Ich kam mir bald vor, als hätte ich Plastiksprengstoff gefrühstückt und Nitroglycerin getrunken. Mann, ich hatte meinen Finger echt am Abzug. Und die Gelegenheit abzudrücken, bekam ich schon bald. Da mir für meine Geschichte nichts einfiel, dachte ich, dass es vielleicht helfen würde, sich wie andere große Schriftsteller einfach ins Leben zu stürzen. War ja Wochenende, also ab in die Altstadt, rein ins volle Leben. 2, 3 altgetrunken, das Notizbuch im Anschlag, der Stift spitz wie ein Bajonett. Die Augen kreisten wie Radarschüsseln. Das 6. Alt trieb mich aufs Klo. Zum Glück war es leer. Denn ich hasse nichts mehr, als zu pinkeln, wenn irgendwer neben mir steht. Ich stand da also am Becken und spürte, wie ich mich langsam entspannte. Da ging die Tür auf. Musik schepperte rein und hallte leer von den Kacheln zurück. Schritte. Verdammt, hier waren noch 4 Becken frei, ja? Also warum stellte der Typ sich direkt neben mich? Schau mal einer an. Der Prolet. Alexander. Mein Ding schrumpfte auf Minimalgröße. Also so wie mit 11. Hi. Wir standen schweigend nebeneinander. Er schien keine Probleme zu haben, packte sein Ding aus und begann zu pinkeln. Bei mir kam nichts. Na? Probleme beim Wasserlassen, Dr. Braune? Nee. Ich konnte nicht anders, rollte meine Augen in seine Richtung. Vielleicht, wenn sein Ding winzig gewesen wäre, hätte ich lachen und dann pinkeln können. Weiß ich nicht. Aber das war nicht winzig. Das war eher das ziemliche Gegenteil. Also ein Mordsgerät, das er in seiner Hand schwenkte. Meins schrumpfte auf die Größe eines 5-Jährigen. Dann guckte er natürlich hin. Aber nicht heimlich, sondern volle Kanne. Was denn das? Ich wollte gehen. Damit machst du Eindruck bei Mira? Ausgerechnet bei der. Ich hoffte, dass ihn ein Blitzschlag am Pissbecken fällen würde. Was soll denn das? Na, vergleich doch. Und dann rate mal, was ihr wohl besser gefällt. Ey Mann, das kommt ja wohl überhaupt nicht auf die Länge an, ja? Sondern auf die Technik, klar, sagen alle mit einem Mikroschwanz. Er schüttelte sein Ding ab. Bei mir kam immer noch kein Tropfen. Dabei brannte es so, dass ich dachte, jeden Augenblick zu platzen. Endlich kam der Blitz. Nur traf er dummerweise mich. Also mit meinem war sie jedenfalls zufrieden. Mehr als zufrieden sogar. In der Nacht, als du mir die Nase gebrochen hast. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Glaubst du wirklich, ich hätte das nötig? Beweis es. Beweisen? Sie hat ein herzförmiges Muttermal. Direkt überm Schamhaar. Bevor ich ihm eine knallen konnte, war er an der Tür. Ich war stinksauer. Und dann rebellierte meine Blase. Hände, Hose, Schuhe, alles nass. Das war mein absoluter Tiefpunkt. Was macht man in solchen Momenten? Trinken, oder? Ich habe dann jedenfalls noch 2, 3 alt gezählt. Ja, vielleicht waren es auch 20, 30, keine Ahnung. Jedenfalls, als ich zahlen wollte, reichte die Kohle nicht. Tja, ich bin nämlich nicht Mira Simon und zücke einfach mal eben meine Scheckkarte. Aber ich hatte ja auch eine Karte. Im Handy. Voll bis zum Anschlag. Und es war ja auch kein x-beliebiges Handy. Der Kellner jedenfalls fand's geil. Na, wahrscheinlich war es so, keine Ahnung. Keine Ahnung, was da passiert war. Ich war breit. Das war alles total merkwürdig, absolut. Zuerst kam so skurrile SMS von ihm, in denen er mich bat, nein, zwang, den Typen nicht anzufassen. Von welchem Typen redete er? Dann kam 2 Tage lang gar keiner mehr. Ich schrieb ihm. Schrieb, dass ich ihn vermisste, schrieb, wie sehr mir sein Geruch, seine Berührung fehlten. Und dann wurde es vollends absurd. Er behauptete plötzlich, Martin zu heißen, mich nicht zu kennen, sich aber tierisch darauf zu freuen, mich eines Tages einmal zu treffen. Welchen Film fuhr der? Erst am Nachmittag, als ich von meiner Mutter geweckt wurde, ging mir auf, dass ich mit dem Handy irgendwann in der Nacht meine Lebensschnur zu Mira weggeworfen hatte. Nach dem Café wusste ich dann, dass das gar nichts ausmacht. Denn sie hatte mich ja betrogen. Sie hatte das Versprechen gebrochen. Sie hatte alles zerstört, was es jemals zwischen uns gab. Ich ging zurück ins Bett. Und da blieb ich. Unter der Decke. Nirvana wummerte durchs Zimmer und es gelang mir, die Außenwelt draußen zu lassen. Ich versank endgültig in meinem Schmerz. Ich saß in Agadir mit meiner Mutter. Es war öde. Der Strand war öde, der Club war öde, die Leute waren öde. Null Ahnung, was mit Theo los war. Ich bekam nur diese bizarren SMS. Ausweglosigkeit kroch in meinen Körper. Ich fühlte mich krank, allein, einsam. Ich lag im Bett, während die anderen am Strand waren, surften, tauchten oder eine der 500 Activities wahrnahmen. Am vierten Abend hielt ich es nicht mehr aus. Nach dem Essen ging ich zum Strand, setzte mich in den klammen Sand und heulte. Ich sah zum Himmel hoch und verfluchte ihn. Verdammte den Tag, an dem ich ihm begegnet war und schwor, ihn niemals wiederzusehen. Mom versuchte mich zu trösten. Sie hielt meinen Kopf in ihren Händen und sah mir in die Augen. Ruf ihn morgen früh doch mal an. Es half alles nichts. Something has taken you so far from me. Wir begehren, was wir täglich sehen. Da hatte er schon recht, der gute alte Hannibal Lecter. Aber das bedeutet doch auch, dass wir das, was wir nicht mehr sehen, auch nicht mehr begehren. Ich rief an und niemand antwortete. Und so beschloss ich, sie niemals wiederzusehen. Ich versuchte es später noch einmal. Danke, Hannibal. Dann nachmittags, abends, nachts, meine Wut verrauchte und die Panik kam. Was, wenn ihm was zugestoßen war? Erst am nächsten Tag kam ich auf die Idee, auf dem Handy anzurufen. Tja. Und dann hatte meine Mutter die fabelhafte Idee, mich mit Benno bekannt zu machen. Mich traf der Schlag. Dass der keinen Flocati umhatte, war echt ein Wunder. Die sagen ja auch so Zeug wie... Du. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Echt. Aber das Schlimmste, der Typ war nur ein Keks älter als ich. Doch bevor ich mich darüber auslassen konnte, klingelte es Sturm. Ich ging zur Tür. Zwei Bullen. Ha! Jetzt wird sie abgeholt, wegen Notzucht mit Minderjährigen, dachte ich. Ernsthaft. Aber dann bekam ich einen Hammer zwischen die Augen. Mein Vater ist tot. Ein Bulle sagte das. Und ab da ist bei mir alles schwarz. Ich weiß nicht mehr, was ich in den nächsten Stunden gemacht habe. Alles weg. Filmriss. Sie wissen bis heute nicht, ob es ein Unfall war oder... Sie haben ihn oder was von ihm übrig blieb, auf den Gleisen gefunden. Eine S-Bahn hat ihn in Stücke gerissen. Niemand hat's gesehen. Er ist tot. Er ist nicht mehr da. Und wird niemals wiederkommen. Das muss man erstmal in seinen Schädel bekommen. Die Stimme, die mich auf dem Handy begrüßte, war fremd. Ein Mann, der behauptete, Theo nicht zu kennen. Er sagte, dass ein Junge ihm das Handy nach einer Sauftour gegeben hatte. Er sagte, dass er mich gerne kennenlernen möchte. Ich drückte ihn weg. Theo hatte mein Geschenk also weggegeben. Mich weggegeben. Hatte ich mich so sehr getäuscht? War nur ich es, die liegte? Aber was war mit ihm? Warum ging er nicht ans Telefon? Warum sagte er mir nicht, dass es vorbei war? Es macht nämlich einen gewaltigen Unterschied, ob dein Alter weg ist oder ob dein Alter für immer weg ist. Endgültigkeit ist etwas Erschütterndes. Nichts kann einen so fertig machen wie das kleine Wort nie. Nie. Auf der Beerdigung meines Vaters bin ich dann endgültig zusammengebrochen. Was immer es war, mein schlechtes Gewissen, ihn nie besucht zu haben, die Endgültigkeit des Abschieds, all das Ungesagte zwischen uns, der schwere Weihrauchgestank in der kleinen Kapelle, ich weiß es nicht. Wir hatten bestimmt nicht das beste Verhältnis zueinander. Wir hatten wahrscheinlich gar kein Verhältnis. Und gerade das tat so weh. Zu erkennen, dass es endgültig zu spät war, daran irgendwas zu ändern. Ich wollte nur noch in mein Bett und 1000 Jahre schlafen. Erst 2 Tage später stand ich auf, setzte mich an meinen Schreibtisch und nahm das kleine Notizbuch. Schrieb einfach drauf los. Mit meinen eigenen Worten. Mit meiner eigenen Wut. Meiner eigenen Verzweiflung. Meinem eigenen Hass. Und ich schrieb die Dinge auf, über die mein Vater und ich nie würden sprechen können. Ich fragte ihn all die Sachen, die ich nie gefragt hatte. Zum Beispiel, woran er dachte, wenn er morgens seinen Kaffee trank. Ich schrieb 3 Tage lang. Und die ganze Zeit dachte ich nicht an Mira. Ob er wohl manchmal an mich dachte? Außer in meinen Träumen gelang es mir fast immer, ihn zu verdrängen. Aber langsam rückte der Abreisetag näher. Und das hieß, dass ich ihm früher oder später über den Weg laufen würde. Was sollte ich ihm dann sagen? Sollte ich ihm sagen, wie sehr er mich verletzt hatte? Um ihm auch noch einen Triumph zu gönnen? Nein. Ich wäre kalt wie ein Stein. Er sollte nicht einmal ahnen, wie verwundet ich war. Als ich alles noch einmal durchlas, wurde mir klar, dass ich nicht nur über meinen Vater schrieb, sondern über Verlust. Mira kehrte mit einem Hammerschlag in meinen Kopf zurück. Okay, sie hatte mich betrogen. Aber ich vermisste sie. Trotzdem. Ich liebte sie. Trotzdem. Und ich müsste ihr verzeihen. Ich würde ihr die Chance geben, ihre Tat zu rechtfertigen. Dann könnten wir gemeinsam sehen, was wir daraus machen würden. Aber zunächst setzte ich mich an den Computer und tippte das Notizbuch ab. So wie es war. Das Schreiben und Tippen waren wohl meine Art, von meinem alten Abschied zu nehmen. Als ich zum Schluss auf die erste Seite schrieb, Brief an meinen Vater und den Print-Button drückte, da ging es mir besser. Ohne den Ausdruck auch nur irgendwem zu zeigen, steckte ich ihn in einen Umschlag und schickte ihn an den Seiler Verlag. Mein Kopf war wieder frei. Für Mira. Die Außentemperatur am Flughafen in Lohhausen lag über der Temperatur in Marokko. Wenigstens etwas. Gleich nachmittags wollte ich alle anrufen und zu einer Poolparty einladen. Ich hatte meine Freunde, meine besten Freunde, in den letzten Wochen echt vernachlässigt. Alle sollten kommen und meine Rückverwandlung zum Fisch mit mir feiern. Alles würde werden, wie es einmal war. Zuerst sah ich Papst. Er stand inmitten der Menschenmenge mit einem Strauß Blumen. Dann sah ich ihn. Er stand ein paar Meter weiter links. Er hatte keinen Blumenstrauß, nur einen trotzigen Blick und ich beschloss, mich nicht zu freuen, ja, ihn nicht einmal zu sehen. Also stürzte ich mich auf Paps und fiel ihm um den Hals. Theo drängte sich zwischen den Leuten durch. Er schob sich zwischen Paps und mich und sagte: Okay. Okay. Ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir. Du musst mir auch nichts erklären. Wovon redete er? Verschenkt sein mein Handy und verzeiht mir? Ich sagte nur: Theo, verschwinde einfach. Und er, fast verzweifelt: Du liebst mich doch auch. Ich weiß das. Etwas Witziges. Ich brauchte etwas wirklich Witziges, das ihn verletzen würde. Dich. Bevor ich dich liebe, brüten Pinguine an unserem Pool. Als ich vom Flughafen zurückkam, hockten meine Mutter und Benno in der Küche. Meine Mutter raffte sofort, was los war. Er sah nur meine roten Augen und schlug vor: Na was wohl? Reden natürlich. Reden, reden, reden. I'm not sure of what I see. Paps war von der Idee einer Party so begeistert, dass er sofort eine Batterie von Getränken und Snacks orderte. Mit Labern würde ich Mira nicht zurückbekommen. Nur mit welcher Tat bekommt man eine wie Mira zurück? Die Party war absolut super. Total süß. Alle waren da. Es war wie früher. Ich war so zufrieden, dass ich mich sogar von Alexander küssen ließ. Alexander kam danach öfter vorbei. Wir gingen ins Freibad, zum Frisbee-Spielen, zum Beachball. Ich hatte ihm gesagt, dass wir kein Paar seien. Und er hatte geantwortet, dass er warten wolle. Es war okay. Nein, er war okay. Eigentlich sogar ganz nett. Richtig süß und nicht so kompliziert. Einmal sah ich sie in der Stadt mit Alexander. Also hatte er es doch geschafft. Ich war nicht einmal mehr traurig. Ich war gar nichts mehr. Ein Zombie. Alexander und ich fuhren durch die Stadt. Da sah ich ihn. Er stand herum wie ein Sack Zement. Hast du ihn gesehen? Rief Alexander, als wir in den Hofgarten einbogen. Der Prolet. Ich habe ihn mal in der Altstadt getroffen mit vollgepisster Hose. Okay, war ein Spaß damals. Weißt du, ich habe ihm erzählt, wir beide hätten was miteinander. Das ist irre komisch. Und der schifft sich tatsächlich auf die Hose. Ein Blitz traf mich. Meine Augen sprühten Hass und durch meine Adern stürzten Tränen. Was interessierte mich Mira? Am nächsten Tag klingelte das Telefon. Die Zeiten, in denen ich hoffte, dass sie es sei, waren für immer vorbei. Der Seiler Verlag. Sie wollten mein Manuskript drucken. Mein Buch. Meins. Boah, scheiße, ich wurde berühmt. Lesungen, Fernsehauftritte, Spitzenhotels und willige Groupies. Fette Schecks und abgefahrene Sportwagen. Champagner und... Mann, ich sank an der Wand herunter und ließ den Hörer nicht mehr los. Ich hatte mich ausgezogen, meine Seele entblößt. Ich schrieb ihm auf, was meiner Ansicht nach geschehen war. Ich schrieb, dass es mir leid täte und ich ging sogar so weit, Schuld auf mich zu nehmen. Ich wollte ihn wiederhaben. Vielleicht überlegte er noch. Vielleicht raste sein Gehirn hinter den wilden Augen wie Samtkissen. Vielleicht hatte er Angst. Vielleicht war er auch nur vorsichtig. Vielleicht... Er meldete sich nicht. Er meldete sich nicht. Nicht mit mir. Heute Mittag habe ich vor seiner Schule auf ihn gewartet. Damit hast du nicht gerechnet, dass ich hier auftauche. Was? Hast gedacht, du könntest mich einfach ignorieren. Die hört schon auf, die Alte. Die lässt mich schon noch in Ruhe. Nicht mit mir. Wenn du nicht mehr willst, dann sag es. Aber hör endlich auf, dich zu verstecken. Die ganze Zeit versteckst du dich schon. Dich und dein Leben. Ich schütte dir mein Herz aus. Entschuldige mich. Flehe dich an. Meinst du, es war einfach, das alles aufzuschreiben? Was? Tu nicht so scheinheilig. Jetzt ist endgültig Schluss. Ist doch schon lange so. Was soll das jetzt? kannst du nicht normal... Hör mir auf mit normal. Seit ich dich kenne, ist nichts mehr normal. Was fällt dir überhaupt ein, in mein Leben zu poltern und alles durcheinander zu bringen? Okay, okay, okay, ich gehe ja schon. Dann geh doch. Hau ab. Verschwinde aus meinem Leben. Ja, mach ich auch. Okay. Okay. This is the end. Theo. Ich durchsuchte den Briefstapel im Flur. Tatsächlich lag da ein Brief, der an mich adressiert war. Mädchenschrift. Komisch, ich kannte ihre Schrift nicht. Wir waren mal ein Paar und ich kannte nur ihre Unterschrift auf Kartenabrechnungen. Lieber Theo, geliebter Theo, Alexander hat mir heute erzählt, was damals in der Kneipe passiert ist. Er hat dich belogen. Es war eins seiner widerlichen Spiele. Ich habe nie etwas mit ihm gehabt. Ich habe nie etwas mit einem anderen Jungen gehabt. Es gab nur einen einzigen Menschen in meinem Leben, den ich liebte, dem ich mein Herz öffnete. Und dieser Mensch warst du. Ich habe dich weggestoßen, ohne dich anzuhören. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich weiß, dass ich dich liebe. Ich weiß, dass ich dich liebe. Immer noch liebe. Immer noch liebe. Immer mehr Liebe. Immer mehr Liebe. Wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance. You don't know what love is. Ich liebte sie doch auch noch. Doch heute Mittag habe ich wahrscheinlich alles, aber auch wirklich alles kaputt gemacht. Ich müsste ihr meine Liebe beweisen. Musste sie zurückgewinnen. Nur wie? Dann kam mir eine Idee. Ich erinnerte, was sie am Flughafen sagte. Also gut. Mira Simon, du sollst bekommen, was du willst, dachte ich. Dann ging ich los. Hallo Sonne. Jetzt freue ich mich doch, dich zu sehen. Du bist die Erste nach dem Tag X. Aber ich werde nun doch noch ein wenig schlafen. Mann. Wenn ich an die Augenringe denke, mit denen ich gleich durch die Schule muss. Vielleicht kann ich ihn im Schlaf vergessen. Warum wacht man nicht auf und alles ist gelöscht? Warum beginnt man nicht einfach jeden Tag sein Leben neu? Das wäre es doch. Neu beginnen, ohne die Vergangenheit mit sich schleppen zu müssen. Was sind das für Geräusche? Ich will ihn vergessen. Ich kann ihn nicht vergessen. Hat hier jemand Gänse? Was ist das? Ich werde ihn nicht vergessen, weil ich es nicht will. Ich will ihn und die Erinnerung. Ich will... Was ist das verdammt nochmal? Was ist... Das sind tatsächlich... Wo kommen die Pinguine her? Die fliegen doch nicht, oder? Aber da stehen zwei Pinguine am Pool. Zwei. Zwei? Theo! Er hat es getan. Er war das. Und wenn Papst ausrastet, das ist egal. Mann, Pinguine. Soll er doch schreien, soll er doch verbieten. Ich will nur ihn und alles andere ist mir egal. Die Welt kann mir gestohlen bleiben, solange es ihn gibt. Theo! Theo! Let's stop the fight now. Disromanz, Teil 2, Pinguine, Hörspiel von Michael Engler. Es sprachen Mira, Agnes Mann, Theo, Patrick Güldenberg. Und in weiteren Rollen Kerstin Hilbig, Hans Löw, Wolf-Dietrich Sprenger und Viktoria von Trautmannsdorf. Technische Realisation Dominik Blech und Christian Alpen. Regieassistenz Simon Jaspersen. Musikalische Einrichtung und Regie Alexander Schumacher. Inspiration Die Dame. Sie hörten eine Produktion des NDR aus dem Jahre 2005.